Es begrüßt Sie Bernd Brecht. DDR 1 bringt Ihnen den Klang des Rundfunks der DDR zu. DDR 1. DDR 1. Ich wandere ja so gerne am Rennsteig durch das Land. Mein Lied erklingt durch Busch und Tann, das jeder gerne hört. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen, Thüringer Wald nur nach dir. Ford Ranger Thunder. Ein Pickup, der keine Herausforderung scheut und sich vor nichts und niemandem versteckt. Setzen Sie ein Statement. Steigen Sie jetzt um und sichern Sie sich 3 Ausstattungsoptionen gratis. Ford. Motor der Wirtschaft. We'll be right back. Es begrüßt Sie Jürgen Eger aus der Hauptstadt. DDR 1 bringt Ihnen den Klang des Rundfunks der DDR zurück. Frische Musik mit Originalerinnerungen. DDR 1.

I'm gonna love you each and every day, no matter what people have to say. Having big fun under the sun. Only Übrigens, wenn Sie diesen oder jenen Titel unserer Sendung noch einmal hören möchten, so schreiben Sie an Radio DDR 116 Berlin. Musikneuheiten des Auslands. Liebe Freunde, wir brachten Musikimporte aus 10 Ländern. Dans les rêves de l'enfance, dans les lèvres que le maître a puni, dans la gare où commence la première aventure de la vie, dans celui qui doute, dans celui qui croit. Ungarischer Rundfunk, ein sehr fleißiger und verlässlicher Austauschpartner. Von ihm bekommen wir mehr als 7% unserer gesamten Importe. Sind demnächst auf einer Amiga-LP zu haben. Meine Damen und Herren, Sarah Giegowski, Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, soeben gelandet ist eine Maschine mit musikalischer Luftkraft. Aus Dänemark auf Stadtbahn 1, Gitter, der Anruf. Spät ging das Telefon. Ich höre noch den schrillen Ton. Wir sahen uns was im Fernsehen an. Ich ging ran und seine Stimme war unerwartet nah. Hallo, bist du? Wiedersehen. Er war dran, rief nach all den Jahren wieder. doch es war längst zu spät dafür. Er sagte, ich bin grad durch Zufall hier in deiner Stadt. Ich warte auf dich im Hotel. Komm, komm schnell. In meinem Hals ein Klon. Die Versuchung groß. Ich wollte schon manchmal fliehen hin zu ihm. Er war dran, rief nach all den Jahren wieder. Einfach so, er rief an, ein vergessenes Gefühl stieg hoch in mir. Doch es war big limousine pulled slowly

wieder Wein und ein schöner Tag mit dir allein. Hand in Hand verliebt am blauen Meer, dann fühl ich mich wie ein Millionär. Komm mit mir, lass uns gehen, meine Welt ist wunderschön. Das ist meine kleine Welt, sie ist frei und ohne Sorgen, denn in meiner kleinen Welt freue ich mich auf jeden Morgen. Das ist meine kleine Welt, sie ist frei und ohne Sorgen, denn in meiner kleinen Welt fühle ich mich mit dir geborgen. Lass uns mit den Sonnenstrahlen ziehen, um den trüben Tagen zu entfliehen. Schon ein kleines Lächeln sagt mir dann, mit dir fängt für mich das Leben an. Komm mit mir, lass uns gehen, meine Welt ist wunderschön. Das ist meine kleine Welt, sie ist frei und ohne Sorgen, denn in meiner kleinen Welt freue ich mich auf jeden Morgen. Das ist meine kleine Welt, sie ist frei und ohne Sorgen, denn in meiner kleinen Welt fühle ich mich mit dir geborgen. Das ist meine kleine Welt, sie ist frei und ohne Sorgen, denn in meiner kleinen Welt fühle ich mich mit dir geborgen. Und Nachrichten. Heute ist ein historischer Tag. Der BER wird eröffnet. Lockdown. Aber die Brieftauben können fliegen. Ein Tag, den wir nie vergessen werden, der 31. Oktober 2020. Deutschland meldet 19.059 Corona-Neuinfektionen. Der höchste Neuwert, das Robert-Koch-Institut berichtet. Forscher des Max-Planck-Instituts und weitere Einrichtungen gehen davon aus, dass die Todesfälle infolge einer Corona-Erkrankung in Deutschland in den kommenden Wochen deutlich zunehmen werden. Tschechien verlängert seinen Notstand. Die USA verzeichnen einen Rekordwert an Neuinfektionen. Touristen müssen Mecklenburg-Vorpommern bis zum 5. November verlassen. Großbritannien erwägt auch einen landesweiten Lockdown. Bund und Länder wollen Intensivpatienten zur Not deutschlandweit verteilen. Auch in Frankreich und Italien steigen die Infektionszahlen. Die Slowakei startet mit landesweiten Massentests. Die Weltgesundheitsorganisation hat vor Spätfolgen von Coronavirus-Infektionen gewarnt. Eine Demonstration gegen die restriktiven Anti-Coronavirus-Maßnahmen der italienischen Regierung hat gestern Abend in Florenz mit schweren Ausschreitungen geendet. Die Polizei reagierte mit Tränengas. In Österreich ist die Krankschreibung per Telefon wieder möglich. Über die Hälfte der Intensivbetten in Wien ist belegt, der Salzburger Christkindlmarkt ist noch nicht abgesagt. Georgien wählt ein neues Parlament. In Polen gibt es weitere landesweite Proteste gegen das Abtreibungsgesetz. Im blutigen Konflikt um Bergkarabach im Südkaukasus haben sich Armenien und Aserbaidschan nach Angaben von Vermittlern auf eine Reihe von Schritten zur Deeskalation geeinigt. Es soll keine gezielten Angriffe mehr auf die Bevölkerung und auf zivile Objekte geben. Der Ministerpräsident der international anerkannten libyschen Regierung, Al-Sarraj, hat seinen bereits angekündigten Rücktritt zurückgenommen. Der Stern von US-Präsident Donald Trump auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood ist ein weiteres Mal demoliert worden. Eine Armee von Wahlbeobachtern will US-Präsident Trump am 3. November in die Wahlbüros schicken. Bei vielen löst das Sorgen aus. Aggressive Trump-Anhänger, so die Befürchtung, könnten für Chaos sorgen und Wählerinnen und Wähler der oppositionellen Demokraten von Präsidentschaftskandidat Biden einschüchtern. Selbst das Auftauchen bewaffneter rechtsradikaler Gruppierungen vor Wahllokalen ist nicht auszuschließen. Trump kündigte 50.000 Rekrutierungen an. Im Streit über Mohammed-Karikaturen in Frankreich hat das arabische Parlament an die Weltgemeinschaft appelliert, eine strafrechtliche Verantwortung für die Beleidigung des Religionsstifters des Islam vorzusehen. Auch die Beleidigung der Muslime solle strafrechtlich geahndet werden, fordert die Einrichtung der Arabischen Liga am Donnerstag in Kairo. Russland warnte Frankreich mehrmals vor Terrorgefahr. Der mutmaßliche Attentäter von Nizza ist von Tunesien über Lampedusa nach Frankreich gelangt. Wie soll Deutschland auf die islamistischen Attentate in Frankreich reagieren? Die AfD sah im Bundestag dazu Gesprächsbedarf. Ihre Beiträge wurden von allen anderen Fraktionen abgelehnt. Nach der brutalen Messerattacke in Nizza haben die französischen Behörden einen Mann festgenommen, der mit dem Angreifer in Kontakt gestanden haben soll. Frankreichs Innenminister fürchtet weitere Attacken. Nach dem Anschlag von Nizza hat das chinesische Außenministerium laut dem Sprecher Wang Wenbin andere Länder dazu aufgefordert, auf Doppelstandards bei der Terrorbekämpfung zu verzichten und keinen Druck auf Peking in Bezug auf die Situation im nordwestchinesischen uigurischen autonomen Gebiet Xinjiang auszuüben. Frankreich verstärkt den Schutz von seinen Schulen. Die politische Klasse im Land reagierte heftig. Das ist der Beginn eines Bürgerkrieges in Frankreich. Französische Polizisten haben am Freitag einen Mann überwältigt. Laut einer Polizeiquelle hat er Beamten mit zwei Messern in einem südwestlichen Bezirk von Paris bedroht. Der mutmaßliche Attentäter von Nizza war bereits wegen Waffengebrauch festgenommen gewesen. Mindestens 10 Menschen sind vor dem Gebäude der französischen Botschaft in Moskau nach einer unkoordinierten Protestaktion gegen die Aussagen des französischen Präsidenten Macron nach den mutmaßlich islamistischen Mordanschlägen in Frankreich festgenommen worden. Mitten in Kiew ist ein Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit über den Unabhängigkeitsplatz Maidan gerast und hat mehrere Menschen erfasst, meldet dpa. Rund 30 Jugendliche sollen in einer Wiener Kirche randaliert haben und islamistische Parolen gerufen haben. Paris und Berlin wollen EU-weite Antwort auf die Attacken in Frankreich. Es gab eine weitere Festnahme. Nach den mutmaßlich islamistischen Angriffen in Frankreich ruft ein islamischer Geistlicher in Moskau zum Bau neuer Moscheen in der russischen Hauptstadt auf. Der Kreml warnt, Extremismus in den Deckmantel der Religion zu hüllen. Vor dem Hintergrund der andauernden Proteste in Weißrussland hat Staatschef Lukaschenko die Leitung des Innenministeriums und der Minsker Polizei ausgewechselt. Das Wohl der Bürger hänge von der Effektivität der bewaffneten Strukturen ab, begründete Lukaschenko seine Entscheidung. Nach dem Erdbeben in der Ägäis ist die Zahl der Todesopfer in der Westtürkei auf 25 gestiegen, Hunderte wurden verletzt. Es kam vereinzelt zu Tsunamis, die Suche nach Verschütteten geht weiter. Und nochmal der Bogen zurück zu Corona. Während des Teil-Lockdowns wird die Polizei nicht plötzlich Privatwohnungen kontrollieren. Das stellten Kanzleramtschef Braun und mehrere Landesregierungen klar. Deutliche Kontrollen soll es aber im öffentlichen Raum geben. In Belgien müssen die Geschäfte schließen. Ein Beamter der Kölner Bundespolizei soll Corona-Skeptikern Tipps gegeben haben, wie sie sich bei Demonstrationen gegen den Zugriff durch Polizisten wehren können. Laut der Behördensprecherin Dressler prüft die Bundespolizei mehrere Sprachnachrichten, die der Beamte in einer Chatgruppe des Messenger-Dienstes Telegram gepostet hat. In New York hat es gestern Trümmer geregnet. Starke Windstöße führten dazu, dass ein Kran außer Kontrolle geriet und gegen einen 85-stöckigen Wolkenkratzer stieß. Heute im Nordosten meist stark bewölkt und gebietsweise regnerisch. Sonst freundlich oder sonnig. Im Süden hält sich Nebel. Die nächsten Tage bleiben durchwachsen. Ab Dienstag deutlich kühler. Ab sofort. Antenne Bayern, deutschlandweit im Digitalradio. Freu dich auf alle aktuellen Hits in Bayerns beste Musikmix und hol dir einen brandneuen Porsche Taycan. Einfach Antenne Bayern hören. Bayern ist, wo du gerade bist. Deutschlandweit auf DAB+. Musikalische Luftfracht hieß eine internationale Hitparade von Radio DDR. Sie lief 14-tägig am Donnerstagabend. Es gab diverse Wiederholungen. Moderator war Peter Nizella, Musikredakteur Karl Lorenz. Beide bezeichneten sich als Pilot und Co-Pilot. Die Sendung startete 1970 und lief bis 1989. Es gab 5 bis 7 Neuvorstellungen aus den aktuellen Charts europäischer Länder. Am Ende der Sendung wurden die 5 von den Hörern meistgewünschten Titel ausgespielt. Mitschnittfreundlich. Die Sendung hatte Fans. Fans hatte die Sendung in der DDR und der BRD. Hier ist Radio DDR mit der Sendung Musikalische Luftfracht, Tanzmusikneuheiten des Auslands. Hören Sie Ihre Luftfracht am Samstagvormittag auf DDR 1. Es begrüßt Sie Bernd Brecht. DDR 1 bringt Ihnen den Klang des Rundfunks der DDR zu. DDR 1. DDR 1. Danke dem Kollegen Bernd Brecht, wohnhaft in Wrocław. Aus Polen auch die nächste Luftfracht. Weichen mit Malpa i Ja. Miałeś rację, nigdy tak nie było dobrze jak teraz. Piję kawę i nic właściwie mi do szczęścia nie trzeba. Jestem Bóg wie kim, albo nikim, bez żadnego wyrazu. Mówię, będzie tak, jakbym dzień kolejny znała na pamięć. Moja małpa wie, jak naprawdę ze mną jest. Patrzy w oczy tak, jakby znała mnie od lat. Kiedy jest mi źle, opowiada różne dziwne historie. Moja małpa wie, wie dokładnie jak to jest. Kiedy nie wiem już, co mam robić, dokąd iść. Wtedy mówi, hej, weź się w garść. Zacznij wszystko od nowa. masz rację. Zachowuję się jak trochę stuknięta. Przez ten długi czas mylą mi się dni powszednie i święte. Piję kawę i czytam list od swoich wiernych przyjaciół. Lecz nie wierzę im ani tobie, wierzę tylko swej mamie. Wtedy ma ist Radio DDR mit der Sendung Musikalische Luftfracht, Tanzmusikneuheiten des Auslands. Angebot aus Paris, Serge Gainsbourg, Elisa. Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 13, 14 ans à nous deux. Elisa, Elisa, Elisa, les autres on s'en fout. Elisa, Elisa, Elisa, rien que toi, moi, nous, t'es 20 ans et 40. Si tu crois que cela me tourmente, oh non, vraiment, Elisa. Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, Ihre Luftfracht, Ihr Samstagvormittag, DDR 1. DDR 1. Meine Damen und Herren, bei der Georgowski, Ladies and Gentlemen, Mesdames, Messieurs, soeben gelandet ist eine Maschine mit musikalischer Luftfracht. Die folgende Band besuchte die DDR, das Festival des politischen Liedes. 1984 besangen sie Susi auf Startbahn 5. Die Luftfracht, hier sind die Neurotics. We tried to set it down, but it all fell apart. verstrikten stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon vermoeden? In een waas hoor ik je zeggen dat je alles op wilt geven, dat je alles met je meeneemt wat me lief is in dit leven. En ik luister hoe jouw woorden langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht. Deze kilte maakt me gek en dit gevoel is angstaanjagend, maar je woorden malen verder en mijn ogen kijken vragen. Waarom zei je mij niet eerder dat je zo van me vervreemd was? Waarom sprak je over liefde als je nooit van mij gehouden hebt? Ik verlies het van de wanhoop en ik voel mijn tranen branden. En ik zou niets liever willen dan mijn hoofd weer in jouw handen. Maar was tot een uur geleden nog zo veilig heeft geleken, is een hele grote leugen en een kaartenhuis. Is gekropen en ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd. Angebot verfehlte Jermaine Stewart knapp die US-amerikanischen Top 40. Auf Landebahn 3, Judy, Jermaine Stewart. You can explain it. Make you win. is gonna love you till you're dry. World is spinning round. When you close your eyes, think you must be learning how to fly. It must be voodoo. How she got you wide, walking through the fire. Nous avons pour aimer tout le temps, et la nuit nous comprend. Dors, mon amour, protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur. Dors au creux de mon cœur. Je suis un roi qui tient tout son royaume en ses doigts et qui tremble de voir s'écrouler ce royaume enchanté. Dors, mon amour, ma princesse enfermée dans sa tour avec tous les refrains de la nuit, ma princesse endormie.

Lust, als merkst du nicht, was ich fühl für dich. Dabei das OZ-Topspiel am Samstag. Hansa Rostock gegen Viktoria Köln. Die OZ-Siegquote von Hansa Rostock liegt aktuell bei 1,83. Alle Wettmöglichkeiten und Quoten jetzt in jeder teilnehmenden Lotto-Annahmestelle und in der OZ-Sport-App. OZ, die Sportwette. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Sportwetten können süchtig machen. Infos und Hilfe unter bzga.de. Auch diese Weihnachten haben Sie die Wahl. Sie können entweder in letzter Minute nach Geschenken suchen. Was ist das? Oh, danke. Oder Sie sparen mit den niedrigen Preisen von Amazon und legen bis zum Fest schön die Füße hoch. Amazon. Früher einkaufen, früher entspannen. Kennwort Luftfracht. Ein musikalisches Paket übermittelten uns die Kollegen aus Prag. Helena Bondratschkova in der Luftfracht mit Here's to You aus ihrer Langspielplatte Filmmelodien nach Ennio Morricone. Landebahn 8. Forever here in our hearts, the last and final moment. Sie hören Ihre Luftfracht am Samstagmorgen auf DDR 1. Musikalische Luftfracht. Neuigkeiten aus den Tanzmusikstudios des Auslands. Hören Sie Ihre Luftfracht am Samstagvormittag auf DDR 1. Musikalische Luftfracht hieß eine internationale Hitparade von Radio DDR. Sie lief 14-tägig am Donnerstagabend. Es gab diverse Wiederholungen. Moderator war Peter Nizella, Musikredakteur Karl Lorenz. Beide bezeichneten sich als Pilot und Co-Pilot. Die Sendung startete 1970 und lief bis 1989. Es gab 5 bis 7 Neuvorstellungen aus den aktuellen Charts europäischer Länder. Am Ende der Sendung wurden die 5 von den Hörern meistgewünschten Titel ausgespielt. Mitschnittfreundlich. Die Sendung hatte Fans. Fans hatte die Sendung in der DDR und der BRD. D'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei chinato. Tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato. E la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare. E la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. komplette Auslese ignoriert man Luft. Denn Takte, Takte, dabei das sieht rot. Sein Gürtel, die erblickt ihn durch die Beste mit an. Jetzt kommt Stopp, rein, du Engel, gegen schickt man ruf den Tag zu Tag. Der Professor sieht rot. Es begrüßt Sie Jürgen Eger aus der Hauptstadt. DDR 1 bringt Ihnen den Klang des Rundfunks der DDR zurück. Frische Musik mit Originalerinnerungen. DDR 1. DDR 1. Meine Damen und Herren, Darragi Gosti, Ladies and Gentlemen, Madame Monsieur. Soeben gelandet ist eine Maschine mit musikalischer Luftkraft. Eine Bandüberspielung unserer niederländischen Kollegen. Heute auf Stadtbahn 3. Wir hören Jojo, Loving and Hurting. Your words still in my mind. An ever-ending sound of time. And words can mean so much. They remind me of your tender touch. So far out of sight. wenn der Wind auf dem Meer schlafen geht und ein Traum wie von fern zu mir weht. Steigt aus dunkler Flut weiß ein Segelboot, dieses Boot war mein Traum lange her. Wer den Wind liebt wie ich, kennt auch gut das Gefühl, wenn mein Teil mit der Flut rings um Meer und Wind und die Wellen sind weiße Winde aus Glas um dich her. Auf Schwingen gleiten wir ins Morgengrau, auf Wellen reiten wir durch Gischt und Tau, getaucht in Meeresgrün und Sonnenglanz. Der Wind spielt dazu seinen wilden Tanz. Schöne Zeit, Fahrenszeit war vorbei, als ein Sturm brach das Boot mir entzwei. Warf es an den Strand, wo's ein Ende fand. Dieses Boot war mein Traum doch vorbei. Lebe wohl, weißes Boot, lebe wohl. Meine Liebe, mein Traum, mein Idol. Flammensegel steigt, bis der Wind sich neigt. So ein Boot bleibt mein Traum alle Zeit. Auf Schwingen gleiten wir ins Morgengrau. Auf Wellen reiten wir durch Gischt und Tau. Getaucht in Meeresring und Sonnenglanz. Der Wind spielt dazu seinen wilden Tanz. Auf Schwingen gleiten wir ins Morgengrau. Auf Wellen reiten wir durch Gischt und Tau. Getaucht in Meeresgrün und Sonnenglanz. Der Wind spielt dazu seinen wilden Tanz. Hier ist Radio DDR mit der Sendung Musikalische Luftfracht, Tanzmusikneuheiten des Auslands. Kennwort Luftfracht. Gute alte Bekannte. Zum zweiten Mal tritt in der Luftfracht Marianne Rosenberg aus Berlin West an. Wie weiß ich, dass es Liebe ist, fragt sie auf Landebahn 3. Bye. lass den Augenblick nie mehr enden. Wenn du sprichst zu mir, hält mein Blick an dir. Fällt mir ein, kann es möglich sein, dass du mich irgendwann verlässt? Wie weiß ich, dass es Liebe ist und nicht ein Spiel? Hier ist Radio DDR mit der Sendung Musikalische Luftfracht, Tanzmusikneuheiten des Auslands. Soeben gelandet, Shack Attack, Something Special. Live. Something Special Shack Attack. Etwas Besonderes ist ihre Luftfracht. Samstag, 10 bis 12 Uhr, DDR 1. Seid dabei, das OZ-Topspiel am Samstag. Hansa Rostock gegen Viktoria Köln. Die OZ-Siegquote von Hansa Rostock liegt aktuell bei 1,83. Alle Wettmöglichkeiten und Quoten jetzt in jeder teilnehmenden Lotto-Annahmestelle und in der OZ-Sport-App. OZ, die Sportwette. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Sportwetten können süchtig machen. Infos und Hilfe unter bzga.de. Okay, Leute, Feierabend für heute. Wie, jetzt schon? Oh, komm, Chef, nur noch 5 Minuten. Bitte. Na gut. Für alle, die nie genug Bauspaß bekommen. Die große Baustelle mit Licht und Ton. Jetzt neu von Lego Duplo. Mehr Spiel, mehr Kreativität. Es begrüßt Sie Jürgen Eger aus der Hauptstadt. DDR 1 bringt Ihnen den Klang des Rundfunks der DDR zurück. Frische Musik mit Originalerinnerungen. Immer am Sonnabend von 13 bis 14 Uhr bieten wir Ihnen ein musikalisches Dessert der besonderen Art. DDR 1. Meine Damen und Herren, Sarah Giegowski, Ladies and Gentlemen, Mesdames und Messieurs. Soeben gelandet ist eine Maschine mit von unseren russischen Kollegen auf Landebahn 9. Veselyo Rebiata. Uishim Bziegada Berset. девчонки дразнили ее за веснушки. И даже мальчишка, который когда-то робко в любви ей признался, звал ее рыжий и звал конопатый, и вместе со всеми смеялся. Смотри, веснушки как горят, и откуда она их берет? Неужто правду говорят, отчего так всем рыжим везет? Смотри, веснушки как горят, и откуда она их берет? Неужто правду рыжим всем везет? Всегда только девчонка все пела и пела, и надо ж такому случиться. Наша девчонка совсем повзрослела и стала известной певицей. И на планете на целой едва ли кто-то сказал бы дурнушка. В каждой толпе ее вмиг узнавали по милым знакомым веснушкам. Смотри, веснушки как горят, и откуда она их берет? Неужто правду говорят, отчего так всем рыжим везет? Смотри, веснушки как горят, и откуда она их берет? Неужто правду рыжим всем везет? Es begrüßt Sie Bernd Brecht. DDR 1 bringt Ihnen den Klang des Rundfunks der DDR zurück. Lyrik am Sonntag mit dem Schauspieler Hans-Peter Körner im DIFA-Klassiker Lotte in Weimar sah man ihn an der Seite von Willy Palmer und Jutta Hoffmann. DDR 1. Ich bin Willy Voigt von den Polars. Hier sind unsere aktuellen Tourdaten. Am 12. September in Gotha im Barolo, am 27. September Friedrich Roda auf dem Heuberg. Da fanden nach Corona schon mehrere Konzerte statt, immer um 13.30 Uhr ein Open-Air-Konzert. In der Gothaer Stadthalle am 10. Oktober zusammen mit The Spirit of Smokey und Beat Club Leipzig. Am 21. November in Emleben im Saloon, am 26. Dezember in Suhl im Gambrinus, am 27. Dezember im Piano in Sommerda und am 30. Dezember im Schorschel in Eisenach und am 31. Dezember die Silvesterparty in Jahr 2021 in Emleben, Saloon. Ja, das waren unsere aktuellen Tourtermine. Die legendären Polars aus Gotha. Ihnen vorgeschlagen auf DDR 1. Meine Damen und Herren, дорогие гости, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, soeben gelandet ist eine Maschine mit musikalischer Luft. Auf Landebahn 11 aus Australien, Ice House, No Promises. Seasons in these days of a golden age. passion. Es begrüßt Sie Jürgen Eger aus der Hauptstadt. DDR 1 bringt Ihnen den Klang des Rundfunks der DDR zurück. Frische Musik mit Originalerinnerungen. 7 bis 10, das frische Morgenprogramm von DDR 1. Gut gelaunt mit bekannten Titeln in den Tag. Und ab 9 Uhr, die verrückte Stunde. DDR 1. Auf Landebahn 1, ein Import aus Italien. Radio Di Luna. Comanchero. Guten Tag, Schönefeld. Comanchero, Comanchero, Comanchero, Comanchero, oh. Comanchero, Comanchero, Comanchero, Comanchero, oh. Übrigens, wenn Sie diesen oder jenen Titel unserer Sendung noch einmal hören möchten, so schreiben Sie an Radio DDR 116 Berlin. Musikneuheiten des Auslands. Liebe Freunde, wir brachten Musikimporte aus 10 Ländern. And it's calling me across the sea, so I must get back to San Bernardino. I remember when I was 16, my daddy said to me, you can travel around this universe until eternity, but you'll never find that peace of mind that you've been dreaming of. Until you finally decide to come on home to San Bernardino. Ladies and Gentlemen, Madame Monsieur, soeben gelandet ist eine Maschine mit musikalischer Luftfracht. Ein Import aus Griechenland, 1984. Vangelis. so brand new. We took the vows of man and wife forever for life. I remember how we made our way, a little patience, the time we prayed. Can't imagine that this love is through. Anger, what a mess we made. So long ago, you were my love, oh my love. High and high, we never took the time to stop and feel the need. Funny how those years go by, changing you, changing me. I remember love's fever in our hearts, girl, and in our minds. Can't imagine that this love is through. Feeling the pain, girl, when you lose. Oh, it's too hot, too hot, too hot, baby. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta cool this anger, what a mess we made. So long ago, you were my love. Zu Hause, das ist Familie, Freunde, Heimat eben. Bei Edeka findest du viele Produkte aus der Region. Kurze Wege, echte Frische und beste Qualität. Und das ist gut für die Natur, gut für unsere Region und extra lecker. Rezepte und Infos zur Nachhaltigkeit und Regionalität gibt's unter edeka.de/wir-und-jetzt. Entdecke die Vielfalt regionaler Produkte in deinem Edeka-Markt. Wir und jetzt für unsere Region. Edeka, wir lieben Lebensmittel. Seid dabei, das OZ-Topspiel am Samstag. Hansa Rostock gegen Viktoria Köln. Die OZ-Siegquote von Hansa Rostock liegt aktuell bei 1,83. Alle Wettmöglichkeiten und Quoten jetzt in jeder teilnehmenden Lottoannahmestelle und in der OZ-Sport-App. OZ, die Sportwette. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Sportwetten können süchtig machen. Infos und Hilfe unter bzga.de.

viel Ehrlichkeit. Hör mal, ein seltsamer Zufall. Hör mal, wer sucht da wen? Ich find das wunderbar, was für ein Zufall. Wie oft ich dir vor die Füße lauf. Sonderbar, wie oft wir uns begegnen. Hey, hey, hallo. Den Fenstern weiße Laken genau. Wenn es wärmer wird, nicht mehr halten kann, will ich dich. Diamant im Straßengrau ist kein Kind mehr, aber längst noch keine Frau. Okay. Macht jeden Mut, macht jeden an. Hallo Puls, gib Ruhe, denk ich mir daran. So heiß. Wie sie eine Show vorführt, irgendwas, was sie erträumte, wieder ausprobiert. Spielt mal Dame, mal verrückt, aber keiner hatte bisher bei ihr Glück. Ich bin und mich nicht dumm belügt.